Die fanatischsten Lobpreiser der Arbeit waren häufig zugleich die schlimmsten Antisemiten. Von Martin Luther, dem Begründer des protestantischen Arbeitsethos und Autor des Pamphlets Von den Juden und ihren Lügen, über den Industriellen Henry Ford, dem Autor des Machwerks Der internationale Jude, für den es nichts Abscheulicheres gab als ein müßiges Leben, bis zu Adolf Hitler. Luther war von dem Gedanken besessen, Juden zur Arbeit zu zwingen und forderte, Zitat, dass man den jungen, starken Juden und Jüdinnen in die Hand gebe Flegel, Axt, Karst, Spaten, Rocken, Spindel und lasse sie ihr Brot verdienen im Schweiße der Nasen. Zitat Ende. Ernst Jünger ließ Arbeit und Freiheit in eins fallen und proklamierte ein für den Verzicht gerüstetes Glück, womit er sich auch in diesem Punkt als veritabler Vordenker des nationalsozialistischen Opfer- und Arbeitskultes erwies. Den brachte der Führer der NS-Volksgemeinschaft am treffendsten auf den Punkt. Hitler proklamierte in Mein Kampf: Den Sieg des Gedankens der schaffenden Arbeit, die selbst ewig antisemitisch war und antisemitisch sein wird. Wie ernst er das gemeint hatte, konnte man später über den Toren der Vernichtungslager nachlesen. Arbeit macht frei. Keineswegs nur im deutschsprachigen Raum, dort aber ganz besonders, existiert eine lange Tradition der Entgegensetzung von vermeintlich jüdischer Nichtarbeit und den nationalen Arbeitstugenden. Der nationalliberale Politiker und Historiker Heinrich von Treitschke, auf den die Parole »Die Juden sind unser Unglück« zurückgeht, erklärte, das Semitentum drohe, die gute alte, gemütliche Arbeitsfreudigkeit unseres Volkes zu ersticken. Der Berliner Hofprediger Adolf Stöcker von der offen antisemitischen Partei der Christlich-Sozialen postulierte einen christlich-deutschen Arbeitsgeist und erklärte 1878, das moderne Judentum muss an der produktiven Arbeit teilnehmen. Die Juden hätten an der Arbeit keine Freude, für die deutsche Arbeitsehre keine Sympathie. Thank you. Im völkischen Staat des Nationalsozialismus bekam die Arbeit zentrale Bedeutung. Was die staatszentrierte und kollektivistische Arbeiterbewegung bereits vorgezeichnet hatte, wurde bei den Nazis zur Vollendung gebracht. Arbeit als Dienst an der Gemeinschaft und als Opfer für das Gemeinwohl. Das hatte Folgen für die Entwicklung in den Nachfolgegesellschaften des Nationalsozialismus, die sich nicht nur in diesem Punkt von den liberal-kapitalistischen Gesellschaften angelsächsischer Prägung unterscheiden. In aller Kürze hat Gerhard Scheidt dies in dem Band Postnazismus Revisited, das Nachleben des Nationalsozialismus im 21. Jahrhundert, auf den Punkt gebracht. Er schreibt: Wenn in Amerika von Pursuit of Happiness gesprochen wird, heißt es in Deutschland immer nur, Arbeit macht frei. Nachdem die großdeutschen Proletarier zu Soldaten der Arbeit mutiert waren und sich weitestgehend in die Volksgemeinschaft, und das heißt auch in das Vernichtungswerk, integriert hatten, machte man sich nach 1945 daran, die Resultate des Nationalsozialismus in der demokratisierten Volksgemeinschaft sozialpartnerschaftlich zu verwalten. Die Linke hingegen polemisierte gegen die schmarotzenden Müßiggänger und wünschte sich, Arbeiter und Bauernstaaten, anstatt die Menschen vom elenden Dasein als Arbeiter zu befreien. Der Arbeitsfanatismus von links bis rechts sieht die ehrliche Arbeit um ihren gerechten Lohn betrogen, sei es durch die sogenannte Zinsknechtschaft, wie es bei den Nationalsozialisten explizit hieß und bei vielen Islamisten heute heißt, oder die keineswegs nur von der Antiglobalisierungsbewegung so inbrünstig gehassten Spekulanten. Die Agitation geht gegen die da oben, gegen die Bonzen und Parasiten, die lieber konspirieren, als durch anständige Arbeit etwas zum Volkswohlstand beizutragen. Der Hass auf das unterstellte oder tatsächliche arbeitslose Einkommen ist nicht nur eine falsche, sondern angesichts seiner Ressentimenthaftigkeit und seiner Verherrlichung des Staates eine äußerst gefährliche Antwort auf gesellschaftliche Krisenerscheinungen und ungleiche Reichtumsverteilung. Der in jedem arbeitsfetischistischen 1. Mai-Aufruf artikulierte Sozialneid ist das exakte Gegenteil von dringend notwendiger Sozialkritik. Ob linke Globalisierungsgegner, christliche Sozialtheoretiker oder faschistische Produktivitätsfanatiker. Helfershelfer bei der Rettung der Arbeit soll der Staat sein, der den zügellosen, nicht dingfest zu machenden Marktkräften den Betrug an der ehrlichen Arbeit verunmöglichen soll. Kein Arbeitsfetischismus ohne Staatsfetischismus. Doch wird der Staat gegen den Markt in Anschlag gebracht, werden Folgen kritisiert und zugleich deren Ursache legitimiert. Es wird nicht das Kapitalverhältnis und der Staat als dessen kollektiver Organisator für die systematische Schädigung des Interesses der abhängigen Beschäftigten verantwortlich gemacht, sondern der Kapitalismus wird lediglich mit immer neuen sprachlichen Zusätzen versehen. Vom Turbokapitalismus über den Casino- und Mafiakapitalismus bis hin zum Raubtier- oder Börsendschungelkapitalismus. Dagegen wird dann die Würde der Arbeit mobilisiert und der Verlust der Gestaltungsmöglichkeiten der Politik beklagt. Der Skandal der heutigen Gesellschaftsform besteht aber nicht darin, dass die Politik in einigen Bereichen weniger zu melden hat als früher. Das Niederschmetternde, einer auf Gedeih und Verderb an die Verwertung von Kapital geketteten Gesellschaft, besteht darin, dass in ihr das millionenfache Verhungern von Menschen, die zwar Lebensmittel nachfragen, aber eben über keine zahlungskräftige Nachfrage verfügen, achselzuckend in Kauf genommen wird. Das Obszöne dieser Gesellschaft besteht darin, dass Luxus und Genuss den meisten Menschen auch in den materiell vergleichsweise abgesicherten Weltgegenden vorenthalten werden, obwohl das angesichts der entwickelten menschlichen und gesellschaftlichen Fähigkeiten nicht notwendig wäre. Nicht etwa, weil das irgendwelche finsteren Mächte so beschlossen hätten, sondern weil es schlicht der Logik des Systems der Kapitalakkumulation entspricht, gegen das es heute kaum wahrnehmbare Einwände mehr gibt. Es sei denn von Leuten, welche die bestehende Gesellschaft durch noch Schlimmeres ersetzen wollen. Anstatt für die Vollendung des Individualismus und für seine gesellschaftlichen Voraussetzungen zu streiten, klammert man sich an die Sklavenparole »Die Arbeit hoch«. In der Huldigung des Prinzips der Arbeit finden rechts und links sozialdemokratischer Etatismus und liberaler Verwertungswahn zueinander. Jemand wie Oscar Wilde hätte für dieses Theater nur Verachtung übrig gehabt. In »Der Sozialismus und die Seele des Menschen« heißt es, ebenso knapp wie treffend, Muße, nicht Arbeit, ist das Ziel des Menschen. We'll be right back. Das zynische Achselzucken des Liberalismus, der angesichts der schlechten Einrichtung der Welt erklärt, die Menschen seien nun einmal so und der über seine eigenen Konstitutionsbedingungen nichts wissen will, ist nicht viel besser als das linke Geraunze. Doch was sollte die Alternative zum traditionslinken wie liberalen Arbeitsfetischismus sein? Entspricht das Arbeitsregiment nicht der menschlichen Natur? Schon der Dandy und Gentleman Oscar Wilde hatte die passende Antwort auf derartige geschichtsvergessene Abwehrreaktionen parat. Das Einzige, was man von der Natur des Menschen wirklich weiß, ist, dass sie sich ändert. Gegen liberale Konkurrenzverherrlichung und linken Staatsfetischismus ginge es um eine Kritik der Arbeit, die weder mit dem traditionellen arbeitsfetischistischen Marxismus noch mit alternativen Verzichtsideologien etwas zu tun hat. Ihr ginge es nicht um eine gleichmäßige Verteilung des Elends, sondern um seine globale Abschaffung. Sie wollte nicht Konsumverzicht, sondern Luxus für alle. Eine Kritik der Arbeit richtete sich nicht gegen das Glücksversprechen der bürgerlichen Revolution, sondern versuchte, den ideologischen Gehalt aufzuzeigen und zu verdeutlichen, dass dieses Versprechen in der bürgerlichen Gesellschaft kaum eingelöst werden kann. Solcher Art Gesellschaftskritik will keinen falschen Kollektivismus oder gar Gemeinschaftssinn, sondern die verwirklichte Freiheit des Individuums, das sich über seine gesellschaftliche Konstitution bewusst ist. Dementsprechend verachtet solch eine Kritik die Parole »Die Arbeit hoch« und setzt dagegen die Vorstellung Theodor W. Adornos von einem versöhnten gesellschaftlichen Zustand, wie er sie in seinem Aphorismus »Sur l'eau« in den Minima Moralia gefasst hat, auf dem Wasser liegend und friedlich in den Himmel schauen. Was übrigens auch eine schöne Alternative zu den drögen Gewerkschaftsaufmärschen oder der Klassenkampfsimulation linker Splittergruppen zum alljährlichen Tag der Arbeit ist. der Vorstellung von der Einheit der Arbeiterklasse, die auf den diversen Aufmärschen zur Feier der Arbeit Jahr für Jahr beschworen wird, war immer schon ein Quäntchen kollektivistischer Wahn und eine ordentliche Portion Konformismus beigemischt. Das Klassenbewusstsein, das stets als eine Art Geheimwaffe der Arbeiteremanzipation, selbst noch bei den avanciertesten Vertretern eines kritischen Marxismus firmierte, ist lange schon entzaubert. Wird das Kapital vor dem Hintergrund der Marxischen Wert- und Fetischkritik als blinder gesellschaftlicher Prozess, als Selbstbewegung eines gesellschaftlichen Ungetüms begriffen, das sich durch das bewusstlose Handeln der gesellschaftlichen Akteure vollzieht und dabei stets und zum Nachteil des überwiegenden Teils der Menschen die Aufspaltung der Gattung keineswegs nur in Klassen, sondern überhaupt in sich zwangsläufig in erbitterter Konkurrenz feindlich gegenübertretenden Einheiten produziert und reproduziert, so ist auch der Klassenkampf keine heroische und systemtransformierende Angelegenheit mehr. Die schlechten gesellschaftlichen Arbeitsverhältnisse können nicht durch die konsequente Wahrnehmung von Interessen aufgehoben werden, da sie diese Interessen selbst konstituieren. Anders gesagt, Lohnarbeiter als Lohnarbeiter wollen mehr Lohn, nicht die allgemeine Emanzipation. Der Wille und das Interesse, die sich hier artikulieren, sind nicht jene von voraussetzungslosen Subjekten, sondern von gesellschaftlichen Charaktermasken, von Personifikationen gesellschaftlicher Verhältnisse. Die Verwirklichung von Emanzipation, die Herstellung eines versöhnten Zustandes, kann nicht die Verwirklichung eines Klasseninteresses vom Standpunkt der Arbeit aus sein, sondern nur die Überwindung von Klassen und ihrer Interessen. Nicht baut die Arbeiterklasse den Sozialismus auf, sondern der Aufbau des Sozialismus. Soll er nicht lediglich eine alternative Form der Schinderei sein, beinhaltet den Abbau der Arbeiterklasse. Für die 30-Stunden-Woche kann man als Klasse streiten. Für allgemeine Emanzipation und gesellschaftliche Versöhnung im Sinne der kritischen Theorie nicht. Subjekt der Emanzipation von der Lohnarbeit könnte heute nur eine Assoziation der leidenden Menschen mit dem Vorsatz sein, jene Verhältnisse, die das Leid systematisch verursachen, in einem Akt praktischer gesellschaftlicher Selbstreflexion in progressiver Absicht aufzuheben. Weiß dieses Subjekt aber nichts von der drohenden Aufhebung des schlechten Bestehenden hin zum Schlimmsten, kann es kein Emanzipatives sein. Die klassenlose Klassengesellschaft, die postnarzistische, in Deutschland und Österreich erst durch Faschismus und Nationalsozialismus ermöglichte Pseudomorphose der Klassengesellschaft an die Klassenlose, von der Adorno in seinen Reflexionen zur Klassentheorie spricht, berührt den Kern jeder Revolutionstheorie, da der für den Traditionsmarxismus konstitutive Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit kein außerhalb jeglicher Geschichtlichkeit existierendes Verhältnis ist, kann er auch nicht unberührt bleiben von der negativen Aufhebung der Klassengesellschaft in der Volksgemeinschaft. Das proletarische Interesse hat sich im Nationalsozialismus mit dem Staat verbündet und sich ans Vernichtungswerk gemacht. Nachdem die Proletarier in den hiesigen Gefilden in ihrer niederschmetternden, überwiegenden Mehrheit zu Proletariern mutiert waren und sich in den volksgemeinschaftlichen Massenmord integriert hatten, müsste jede empathisch auf den Begriff der Arbeiterklasse rekurrierende Emanzipationsvorstellung vor sich selbst erschrecken. beat is strong and I disappear within me without me. So high, oh, oh, oh, oh, oh. Mm-hmm. Mm-hmm. Vor der faschistischen Versöhnung von Kapital und Arbeit der proletarische Arbeitskult noch auf die Überhöhung und Verklärung der Schufterei als Mittel zum Lebensunterhalt gerichtet, gerät im Nationalsozialismus und im Postnazismus das Sinnstiftende und Disziplinierende der Arbeit zum eigentlichen Grund des Arbeitsfetischismus. Daran ändert dann auch die vermeintlich neoliberale Flexibilisierung der Arbeitswelt in den letzten Jahrzehnten nichts mehr. Ganz im Gegenteil, sie herrscht die zuvor von Staats wegen und gemeinschaftlich organisierte Verpflichtung zur Produktivität nun jedem Individuum als Eigenverantwortung auf. durch die neuen Formen von Mitbestimmung und die viel gelobten flachen Hierarchien in der Arbeitswelt wird der Produktivitätswahn im schlechten Sinn demokratisiert und individualisiert, keineswegs aber in Frage gestellt. Diese Flexibilisierung und schlechte Individualisierung macht sich selbst noch in der Kritik an der Arbeitssucht bemerkbar. Etwa, wenn sich Menschen ungeachtet der gesellschaftlichen Reproduktionsbedingungen jenseits der Erwerbsarbeit einfach als glückliche Arbeitslose titulieren, wie vor einigen Jahren eine von Berlin ausgehende Initiative, die über die Landesgrenzen hinweg große Beachtung im Feuilleton gefunden hat. So sympathisch Ihre Kritik an den vorherrschenden Vorstellungen von Produktivität und Arbeit sein mag, so problematisch ist beispielsweise Ihr Lob afrikanischer Großfamilien als alternative Form der Reproduktion und Ihre Begeisterung für die vermeintliche soziale Überlegenheit des armen Südens, von der Sie in Ihrem Manifest schrieben. Der schlechten Individualisierung begegnen Sie mit einem falschen und rückwärtsgewandten Kollektivismus, obwohl Sie selbst betonen, dass es nicht darum gehen kann, uralte soziale Gebräuche nachzuahmen. Nicht ein vormodernes Stammesbewusstsein, in dem Arbeits- und Freizeit noch gar nicht voneinander geschieden sind, kann das Ziel sein. Es geht vielmehr um einen gesellschaftlich selbstreflexiven Müßiggang, der nicht hinter zentrale Errungenschaften der Moderne, wie beispielsweise der Herauslösung aus repressiven Familienstrukturen und der Möglichkeit zur freiwilligen Vereinzelung zurückfällt, sondern über sie hinausweist. Doch solange das Glück des Menschen an den Nachweis seiner Verwertbarkeit gebunden bleibt, kann man kein glücklicher Arbeitsloser werden. Und die, wie auch immer, kritikwürdige bürgerliche, urbanistische Gesellschaft ist allemal besser als die Blutsurenge traditioneller Gemeinschaften und der Idiotismus des Landlebens, den Marx und Friedrich Engels in ihrem Manifest völlig zu Recht ins Visier nahmen. Eine Kritik der Arbeit und des Kapitals muss heute wissen, dass es weitaus Schlimmeres gibt als die bürgerlich-kapitalistische Vergesellschaftung und das ihr inhärente Arbeitsregiment, nämlich ihre negative Aufhebung. Solange eine Abschaffung von Arbeit und Verwertung, solange also Freiheit im Sinne der Realisierung individueller und gesellschaftlicher Emanzipation keine Aussicht auf Erfolg hat, gilt es, zumindest die Möglichkeiten kritischer Reflexion über die fetischistisch konstituierte Arbeitsgesellschaft aufrechtzuerhalten. Es gilt zugleich, das Schlimmste zu verhindern und sich gegen die Aufhebung der schlechten bestehenden Arbeitsgesellschaft in die antisemitische Barbarei zu stellen. Daraus resultiert eine Parteilichkeit gegen jede Art falscher Unmittelbarkeit, wie sie leider auch in vielen Ausprägungen der Arbeitskritik aufscheint. Neben dieser Parteinahme für die Vermittlung und den daraus resultierenden Einspruch gegen jeden Versuch ihrer barbarischen Aufhebung kann es Gesellschaftskritik nicht um eine Klassenbewusstseinstheorie und erst recht nicht um eine Kritik vom Standpunkt der Arbeit ausgehen. Es muss einzig um den Versuch gehen, inmitten der falschen Gesellschaft individuelle und gesellschaftliche Selbstreflexion zu ermöglichen, um die Reste jener vom Zwang zur Kapitalproduktivität und Staatsloyalität systematisch beschädigten Mündigkeit zu retten, die eine Grundbedingung der Verwirklichung von Freiheit ist. Eine Kritik des Arbeitsfetischismus bedeutet jedoch nicht, ein Plädoyer fürs dröge Nichtstun zu halten oder sich die dumpfe Parole »Arbeit ist scheiße« von der konformistischen Punkerfraktion oder anderen infantilen Spießern zu eigen zu machen. Das bloße Herumhängen wird nach ein paar Tagen oder ein paar Monaten nervtötend und frustrierend. Das konsequente, selbst zur Ideologie gewordene Farniente ist auf Dauer gar nicht dolce, sondern langweilig und angesichts der Einrichtung dieser Welt irgendwann natürlich auch existenzbedrohend. Es geht nicht darum, die Kritik an der Arbeit als Ausrede zu verwenden, sich den Anforderungen eines mündigen, und das heißt immer auch, widerspruchsvollen und mitunter ausgesprochen anstrengenden Lebens zu verweigern und sich in der Wiederholung des Immergleichen einigermaßen bequem, aber völlig stupide so einzurichten, wie man das in gewissen Segmenten der Linken praktiziert. Anzustreben wäre vielmehr, den doch offenbar in nahezu jedem Menschen schlummernden Tatendrang, die Kreativität und das Bedürfnis nach ästhetischer Äußerung, die Lust an der Gestaltung des eigenen Lebens und den Wunsch nach größtmöglichen und ausdifferenzierten Genuss, vom ökonomischen Verwertungszwang und von politischer Bevormundung zu befreien und gesellschaftliche Bedingungen zu schaffen, die eine Art produktiven Müßiggang überhaupt erst ermöglichen würden. Gelänge dies, würde, wie es in Adornos Minima Moralia heißt, die Menschheit wohl auch aus Freiheit Möglichkeiten ungenutzt lassen, anstatt unter irrem Zwang auf fremde Sterne einzustürmen.